Abschnitt 20 aus die Onyx-Schale. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die Onyx-Schale von Viktor Oberthin. Der Schritt ist das Ziel. Von Maderno bis San Felice bildet der Gardasee jene große Bucht von Salò, die heute so still und einsam daliegt, weil es Sonntagmorgen ist. Das Wasser ist blau und scheint so leicht und dünn wie die Luft, und die Ölwälder senken sich im Schweigen zu. Durch diese Ölwälder aber geht man gelassen und reinen Herzens hin und bleibt stehen und wieder stehen in der Stille. Denn jeder Schritt ist reich an Schönheit und ist das Ziel. Und jeder Baum zu schade, dass man daran vorübergeht. Jeder Schritt das Ziel. Da biegt das Automobil der feinen Leute in die Seestraße ein und beginnt nun gleich, die ganze Bucht herumzueilen. Er schreit und tutet schon von Weitem, damit man ihm aus dem Wege gehe, und macht einen großen Staub, der langsam in die Berge steigt. Und ehe ich noch recht aufgeschaut habe von dem Madrigal Toccato Tassos, das ich gerade lese, ist das Automobil der feinen Leute schon in einem Hui verschwunden. Aber der Zufall will, dass ich mittags bei der Table d'Hôte neben einen der feinen Automobildamen gesetzt werde. »Was ist denn so Schönes an diesem Automobilfahren?« frage ich sie. »Aber ich bitte Sie«, sagte sie freudig, »denken Sie doch, dass wir nur 10 Minuten gebraucht haben, um die ganze Bucht zu umfahren. Wie lange brauchen Sie denn, wenn Sie zu Fuß und mit Ihrem Spazierstock um die Bucht kriechen?« Nur zögernd antwortete ich. »Ich wünschte, ich brauchte meine Lebenszeit dazu, um dieses sonntägliche Ufer entlang zu gehen.« Sie sagte, »Wie bitte?« und ersuchte mich, ihr die Salatschüssel herüberzureichen. Ende von Abschnitt 20, gelesen von Jessie de Sorslo im Juli 2024.